Erster, passt auf, dass ihr gute Dinge nicht nur macht, damit andere euch sehen. Sonst bekommt ihr keine Belohnung von Gott im Himmel. Zweiter, wenn du armen Leuten hilfst, erzähl es nicht überall herum. Das machen Leute, die nur gut sein wollen, um gelobt zu werden. Aber ich sage euch, sie bekommen keine andere Belohnung. Dritter, wenn du armen Leuten hilfst, soll es keiner wissen. Vierter, deine Hilfe soll geheim sein. Dann wird Gott, der alles sieht, dich belohnen. Fünfter, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Leute, die nur beten, damit andere sie sehen. Sie stehen in der Kirche oder an der Ecke und beten laut. Aber ich sage euch, sie bekommen keine andere Belohnung. Sechster, wenn du betest, geh in dein Zimmer. Mach die Tür zu und bete zu Gott, deinem Vater. Er ist im Verborgenen, und er wird dich belohnen. Siebter, wenn ihr betet, redet nicht viel ohne Sinn. Das machen Leute, die denken, Gott hört sie, wenn sie viele Worte sagen. Achter, macht es nicht wie sie. Gott, euer Vater, weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Neunter, so sollt ihr beten. Zehn. Unser Vater im Himmel. Dein Name soll heilig sein. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, hier auf der Erde, wie im Himmel. Elfter, gib uns heute, was wir zum Leben brauchen. Zwölfter, vergib uns unsere Schuld, wie wir auch denen vergeben, die uns etwas schulden. Dreizehnter, hilf uns, dass wir nicht in Versuchung geraten, sondern beschütze uns vor dem Bösen. Vierzehnter, wenn ihr anderen Menschen vergebt, wird Gott, euer Vater im Himmel, euch auch vergeben. Fünfzehnter, aber wenn ihr anderen Menschen nicht vergebt, wird Gott euch auch nicht vergeben. Sechzehnter, wenn ihr fastet, seht nicht traurig aus wie die Leute, die nur fasten, damit andere sie sehen. Sie machen ihr Gesicht hässlich, damit jeder sieht, dass sie fasten. Aber ich sage euch, sie bekommen keine andere Belohnung. Siebzehnter, wenn du fastest, mach dich schön. Achtzehnter, zeige den Leuten nicht, dass du fastest. Dein Vater im Himmel soll es sehen. Er ist im Verborgenen, und er wird dich belohnen. Neunzehnter, sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Motten und Rost machen sie kaputt, und Diebe stehlen sie. Zwanzigster, sammelt lieber Schätze im Himmel. Dort gibt es keine Motten, keinen Rost und keine Diebe. 21. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 22. Dein Auge ist wie ein Licht für deinen Körper. Wenn dein Auge gut ist, ist dein ganzer Körper hell. 23. Aber wenn dein Auge schlecht ist, ist dein ganzer Körper dunkel. Wenn das Licht in dir dunkel ist, wie dunkel ist es dann wirklich? 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen gehorchen und den anderen nicht achten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. 25. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Sorgt euch nicht, was ihr essen oder anziehen sollt. Ist das Leben nicht wichtiger als Essen? Und der Körper wichtiger als Kleidung? 26. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sie sammeln nichts. Aber Gott, euer Vater im Himmel, gibt ihnen zu essen. Seid ihr nicht viel wichtiger als die Vögel? 27. Wer von euch kann sein Leben auch nur ein bisschen verlängern, indem er sich sorgt? 28. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Seht euch die Blumen auf dem Feld an. Sie wachsen, ohne zu arbeiten oder Kleidung zu machen. 29. Ich sage euch, sogar König Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön angezogen wie eine dieser Blumen. 30. Wenn Gott schon die Blumen so schön kleidet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wie viel mehr wird er euch kleiden? Ihr habt so wenig Vertrauen. 31. Darum sorgt euch nicht und fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? 32. Die Leute, die Gott nicht kennen, machen sich Sorgen um diese Dinge. Aber Gott, euer Vater im Himmel, weiß, dass ihr das alles braucht. 33. Sucht zuerst Gottes Reich und tut, was Gott will. Dann wird er euch alles geben, was ihr braucht. 34. Darum sorgt euch nicht um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Probleme.